Deutschlandfunk. Corso. Ja, ob es der Menschheit noch gelingen wird, den roten Planeten zu erobern und für sich bewohnbar zu machen, das bleibt mal abzuwarten. Das Kino jedenfalls, es sind immer neue Fantasien in diese Richtung, nachdem ja Matt Damon unlängst in Der Marsianer mit so einem selbstfabrizierten Kartoffelacker mehrere Jahre auf dem Mars überlebte bis zu seiner Rettung, haben wir es jetzt mit einem jungen Mann zu tun, der auf dem Mars geboren wurde und mit 16 immer noch dort lebt und fleißig zur Erde chattet. Der Brite Peter Chelsom, der hat den Sternen so nah gedreht und Hartwig Tegeler hat's gefallen. Sag mir, woher du wirklich bist. Vom Mars. Dies ist eine Liebesgeschichte, die zwischen einem Außerirdischen und einem Mädchen. An sich Boy meets Girl, nicht mehr, aber auch kein bisschen weniger. Ganz klassisch. Verträumt, romantisch, schön. Mit einem allerdings gravierenden Haken. Der junge Mann ist ein Außerirdischer, einer von einem anderen Planeten. Und obwohl Mensch, fühlt er sich auch so. Ganz fremd. Wie soll ich mich auf der Erde verhalten, den Menschen gegenüber? Gardner ist ein Marsianer, tatsächlich. Einer, der auf dem Mars geboren wurde als Sohn einer Astronautin, die bei seiner Geburt starb. Aufgewachsen unter Wissenschaftlern, clever, unfähig zu lügen und sehr, sehr einsam. 16 Jahre später sehnt sich Gardner nach seinem Vater, den er nie kennengelernt hat. Er sehnt sich nach der Erde, die er ebenfalls nicht kennt, und nach Talza, die er in einem Chat getroffen hat. Denn auch die Millionen Kilometer Entfernung vom Mars zur Erde sind für diesen klugen Kopf kein Grund, sich nicht Datenvolumen abzuzweigen für das tägliche Online-Gespräch mit Talza, die in Colorado bei einem versoffenen Pflegevater lebt. Mach das auch mal. Warum? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Warum leidest du? Diese Vollidioten an der Schule. Die sind alle total oberflächlich. Keiner ist echt, verstehst du? Trotz enormer medizinischer und wissenschaftlicher Bedenken. Sein Herz hält unsere Atmosphäre nicht aus. Kann Gardner dann doch auf die Erde reisen. Sie wollen den Jungen nach Hause bringen. Um in einer Quarantänestation zu landen. Noch ein Test und noch ein Test und noch ein Test. Natürlich flieht der Junge, stachsenden Schrittes. Sein Körper ist nicht an die Schwerkraft gewohnt. Und dann wird aus diesem Science-Fiction-Film ein Road-Movie. Gardner und Talza, in die der Junge sich Hals über Kopf verliebt, was Wunder, im Südwesten der USA auf der Suche nach seinem Vater und dem Leben, der Liebe und allem eben. Ein Alien, einer, dem alles fremd ist. Geh doch mal langsamer, die Schwerkraft ist sehr schwer. Einer allerdings auch, der aus dem Staunen nicht herauskommt und der jedem die alles entscheidende Frage stellt. Was ist das, was Sie auf der Erde am schönsten finden? Warum diese Frage? Das wird deutlich in Gardners Antwort. Auf die Gegenfrage. Was ist das, was du auf dem Mars am liebsten tust? So zu tun, als wäre es die Erde. Den Sternen so nah ist ein Film, der ganz auf dem Ausdruck von Asa Butterfield, dem heute 20-jährigen Darsteller von Gardner, ja, ruht. 2001, er war 14, spielte der britische Schauspieler in Martin Scorseses Film Hugo Cabret. Den Sternen so nah Regisseur Peter Chelsom hat vollkommen recht, wenn er über seinen Hauptdarsteller sagt, er wirkte damals und wirkt auch heute noch wie aus einer anderen Welt. Und wie einer, der sich den Glauben auf Wunder bewahrt hat. Ausgestattet also mit Naivität und der pragmatischen Energie, dass alles möglich ist, strahlen Gardners blaue Augen Britt Robertson alias Talza an, die in ihrer Enttäuschung über die Menschen und ihrer Verlogenheit ein rotzig-melancholischer Gegenpart zu Gardner ist. Wie sagt man so schön, die Chemie zwischen den beiden funktioniert in Peter Chelsoms Film. Auf wunderbare Weise. Hast du ein Problem oder was? Du guckst mich nämlich seit 4 Stunden ununterbrochen an und langsam fängt es an, mir auf den Keks zu gehen. Du bist so schön. Und dann spuckst du so einen Satz einfach so aus? Den Sternen so nah erzählt seine Coming-out-of-Age-Geschichte romantisch, verträumt und vollkommen überzeugend. Weil Filmemacher Peter Chelsom das Gefühl von Gardner und Talza ernst nimmt, sich wie von einem anderen Planeten, wie Außenseiter in der merkwürdigen Welt der Erwachsenen zu fühlen. Und Gardners und Talzas Bedürfnis nach wirklichen Gefühlen, jenseits von Lüge und Berechnung, diese zutiefst menschliche Sehnsucht ist, mit Verlaub, nicht allein auf das Alter zwischen 16 und 18 beschränkt. Wäre zumindest wünschenswert. Ich hatte solche Angst. Nicht zu wissen, wie man ein Mensch ist. Und Gardners Ängste sind wohl nicht nur auf einen jungen Marsianer beschränkt, den es auf die Erde zieht.